Er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ehren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst.